2. Guten Tag, am Mikrofon Rainer Willert. Unser Thema heute handelt vom negativen Gewaltverzicht. Genauer, es geht um die Frage, muss auf den Gewaltverzicht verzichtet werden? Gewalt als Widerstandsrecht der Bürger ist damit gemeint. Aufgeworfen und zugleich auch beantwortet hat diese Frage Günther Anders, der nunmehr 85-jährige Philosoph. Er sagt, ich zitiere, solange die etablierten Mächte gegen uns, die Machtlosen, die absichtlich von ihnen Entmachteten und damit gegen unsere erhofften Kindeskinder Gewalt einsetzen, gleich ob durch die Drohung, unsere Wohngebiete in verseuchtes Schuttgelände zu verwandeln oder durch die Errichtung angeblich harmloser Kraftwerke, solange sie uns zu beherrschen oder zu erpressen oder zu demütigen oder zu vernichten suchen oder solange sie unsere mögliche Vernichtung auch nur in Kauf nehmen, solange sind wir, ich bedauere, durch diesen Notstand genötigt, auf den eigenen Gewaltverzicht zu verzichten. Noch deutlicher wird die folgende Passage von Günther Anders. Gewaltlosigkeit gegen Gewalt taugt nichts. Diejenigen, die die Vernichtung von Millionen heutiger und morgiger, also unsere endgültige Vernichtung vorbereiten oder mindestens in Kauf nehmen, die müssen verschwinden. Die darf es nicht mehr geben. Ineffektiv heißt es einmal, müssen die Verantwortlichen gemacht werden, man muss sie wiederum nach Anders töten. Seit über einem Jahr, seit der Reaktorunfall von Tschernobyl, war der Auslöser, verbreitet Günther Anders diesen seinen Gewaltaufruf und mittlerweile sind dazu in Interviewform 2 Bücher von ihm erschienen. Die publizistische Kontroverse, die seither diesen Aufruf begleitet, ist hochkarätig. So etwa hat zuletzt die Zeit eine ganze Seite darauf verwandt. Die Kontroverse ist zugleich erstaunlich moderat, wenn man zum Beispiel bedenkt, Jürgen Roth meint, dass sich gar nichts ändern werde, der Hund bellt, so meint er über Günther Anders, der Hund bellt und die Karawane zieht weiter. Etwas schärfer reagiert Heinrich Alberts, er sagt, Günther Anders trägt um die Verantwortung dafür, dass sich jeder Terrorist auf ihn berufen kann. Insgesamt aber scheint die Kontroverse erstaunlich moderat, insofern nämlich, als noch niemand ernsthaft nach dem Staatsanwalt ruft. Zumindest das also scheint er schon bewirkt zu haben, der Günther Anders, dass man sich wieder öffentlich und argumentativ mit der Gewalt beschäftigt, sie aus ihrer verhängnisvollen Untergrundexistenz befreit. Über die Gewaltfrage nach Günther Anders, also den Verzicht auf Gewaltverzicht, diskutieren wir heute mit 3 Gesprächspartnern, der katholischen Theologin Prof. Dr. Uta Ranke-Heinemann aus Essen, ihrem evangelischen Kollegen und Friedensforscher in Bochum, Prof. Dr. Hans-Eckhard Bahr, sowie dem Publizisten und Soziologen Dr. Wolfgang Port aus Stuttgart. Um ins Thema einzusteigen, ein kurzes Günther Anders Warnungen, ich glaube, da herrscht Übereinstimmung, sind nicht grundlos. Andererseits, die Diskussion um seinen Gewaltaufruf wird, das habe ich gesagt, recht moderat geführt. Heißt das, dass dieser alte Mann aus Wien womöglich gar nicht ernst genommen wird? Nehmen Sie, Frau Ranke-Heinemann, nehmen Sie ihn noch ernst, den Günther Anders? Natürlich nehme ich ihn ernst. Das bedeutet aber nicht, dass ich mit ihm übereinstimme. Wenn ich schon das Wort töten höre, dann bin ich als Totalpazifistin total dagegen. Zum Beispiel, solange die Sowjetunion die Todesstrafe hat, ist es für mich ein barbarischer Staat. Und solange in den Vereinigten Staaten die Todesstrafe gilt, ist das für mich barbarischer Staat. Also Sie nehmen Günther Anders ernst. Herr Bahr, meine Frage an Sie. Meinen Sie, dass vielleicht in den 60er und 70er Jahren viel schärfer auf solch einen Gewaltaufruf reagiert worden wäre? Ja, sicher hat man das, kann man das vermuten, Herr Willert. In der Zeit, als Terrorismusverfolgung in der Republik ganz besonders stark war. Aber was mich eigentlich traurig macht, ist, dass Günther Anders selber irgendwie gar nicht wahrgenommen hat, was eigentlich in den letzten 15 Jahren in der Republik geschehen ist. Also ich möchte ihn fragen, was ist seine Kenntnis von gewaltfreien Aktionen überhaupt? Ich würde nicht auf so einer gesinnungsethischen Ebene moralisch reden wollen, sondern was weiß er eigentlich davon? Und wenn er seine Beispiele bringt, Gewaltfreiheit sei Verzicht auf Tun, so wörtlich, dann merke ich, dass er eigentlich das nicht weiß, wovon er spricht. Oder er hat was ganz anderes. Er spricht von Theater, er spricht von Happening. Er meint etwas, was die pazifistische Tradition gerade nicht meint. Ja, Herr Bahr, Sie stellen hier Fragen, die eigentlich Günther Anders beantworten sollte, müsste. Es geht aber hier darum, Günther Anders hat diesen Aufruf in die Welt entlassen. Es geht jetzt darum, was die Welt damit macht. Und ein kurzes Statement jetzt zum Beginn auch vielleicht von Wolfgang Poort. Herr Poort, meinen Sie, dass es denkbar wäre, dass Anders gar nicht wahrhaftig zur Gewalt aufruft, dass er nur übertreibt, um die Lage, um die schlimme Lage, wie er meint, in der wir uns befinden, deutlich zu machen? Diese Annahme würde voraussetzen, dass man die Behauptungen von Anders als abwegig einstuft, und das kann ich nicht finden. Eher halte ich sie für ein bisschen zu selbstverständlich, banal und ahistorisch, weil es ja nun Diskussionen über den Tyrannenmord seit der Antike gibt, weil in allen Etappen der Geschichte sich das Problem gestellt hat, dass ungerechte Herrschaft nur mittels Gewalt zu beseitigen war. Denken Sie nur an den deutschen Nationalsozialismus. Da waren die Armeen aller verbündeten Nationen notwendig, um ihn niederzuwerfen. Und ich schätze diese Phobie gegen Gewalt, die in Deutschland sich so äußert, dass man sich auch als Totalpazifistin deklariert, was mir gefährlich totalitär zu klingen scheint, dass diese Tendenz etwas damit zu tun hat, dass gerade die Deutschen die Erfahrung machen mussten, dass ihre Großmachtsträume von Gewalt niedergeworfen worden sind, während umgekehrt sie doch das Regime, welches diese Großmachtsträume verwirklichen wollte, ganz gewaltlos zur Macht haben kommen lassen. Sie argumentieren vielleicht nicht empirisch, Herr Poort, es geht ja darum, dass hier zu Gewalt in einer konkreten Gesellschaft aufgerufen wird, und man ist bei uns normalerweise gegen Gewalt, und aus diesem Sinne frage ich, ist dieser Gewaltaufruf von Günther Anders eine Übertreibung? Ich kann ja mal ein Beispiel machen. Nehmen Sie an, Sie fühlen sich unwohl, gehen zum Arzt. Der eine sagt, ja, na, da müssen Sie ein bisschen fasten und dann wird das schon wieder in Ordnung gehen mit Ihnen. Sie gehen zum nächsten Arzt, weil Sie auf Nummer sicher gehen wollen, und der sagt dann, da müssen wir operieren. Sie werden sich doch mit der gleichen Krankheit von dem zweiten Arzt, nachdem Sie aus dem zweiten Arzt rausgehen, unglaublich viel härter krank fühlen. Und das Bild ist doch da wohl auch parallel damit zu sehen. Wenn man sagt, ich kann den Frieden erfasten, dann scheint der Frieden viel weniger gefährdet zu sein, wie wenn ich sagen würde, ich muss für den Frieden operieren, sozusagen. Ja, dann müsste man aber die Frage stellen, was hat eigentlich in den letzten 20 Jahren, ich möchte eben das Faschismusbeispiel als nicht interessant, Herr Poort, für uns angeben, sondern was ist in den letzten 20 Jahren in der Republik oder auch in den Demokratien des Westens, also Vietnamkrieg, welche Bewegungen haben den Effekt gehabt, dass sie eine kriegerische Gewaltpolitik des eigenen Landes überhaupt unterbrochen haben? Das ist doch eine pragmatische Frage. Also auf so einer Ebene, wie Sie es jetzt stellen, Herr Willert, finde ich, ist es so, wird es so moralisch abstrakt, so wie ich in der Theologie immer, jahrhundertelang haben wir so immer gefragt, aber das bringt nichts. Wir müssen doch mal sagen, was hat eigentlich einen Effekt gehabt und welchen Effekt? Durch welche Methoden wurden große Bevölkerungsmassen verunsichert und gerade in eine Abwehrhaltung gegen viele andere gebracht, und durch welche sozialen Bewegungen sind innenpolitisch große Reformen und Durchsetzung von Zielen möglich gewesen? Das ist doch die Frage, auch an Herrn Anders, aber auch an uns. Ja, aber können Sie darauf nicht auch mal eine Antwort geben? Das würde mich wirklich interessieren, weil man immer so die Erfolge der Friedensbewegung und auch der Grünen über den grünen Klee lobt. Und ich sehe nur, dass das ganze Fasten für den Frieden, das gewaltige Marschieren, die Menschenmassen in Bonn, keine einzige Porsching verhindert haben, kein einziges Kernkraftwerk ist geschlossen worden. Der Erfolg der Friedensbewegung und der Grünen besteht doch darin, dass einzelne grüne Minister geworden sind, einzelne Figuren des öffentlichen Lebens sehr populär geworden sind. Sie zählen auch dazu, Frau Ranke-Heinemann. Aber außer diesem persönlichen Erfolg Einzelner sehe ich eigentlich keinen Erfolg, der mit dem Ziel etwas zu tun hätte. Ich möchte auch noch mal was dazu sagen. Ich hatte eben den Eindruck, dass Sie, weil ich mich als Totalpazifistin bezeichnete, mit den Großmachtträumen in einen Topf warfen, die gewaltlos Hitler zur Macht haben kommen lassen. Also das finde ich wohl auch nicht ganz richtig. Ich bin nicht der Typ, der den Mund nicht aufmacht. Damals war ich wohl noch zu klein, sonst hätte ich ihn schon aufgemacht. Erstens. Und zweitens bin ich dann andererseits auch wieder nicht dafür, dass man die Kriegsverbrecher, wie sie dann in Nürnberg hingerichtet wurden, dass man sie aufhängt. Auch da bin ich gegen Todesstrafe, wie ich das überhaupt bin. Und Ihr Argument, wie man denn auf solch friedliche oder gewaltlose Art irgendwas auf die Beine bringen kann oder uns jetzt in die Schuhe zu schieben, dass wir eben keine Pershing verhindert haben, das ist natürlich ein bisschen nicht im Sinne des Erfinders. Natürlich sind die Gewaltlosen nicht so, können sich nicht so durchsetzen wie die, die eben mit Waffengewalt und Strick und Henker vorgehen. Trotzdem entscheide ich mich für die sanfte Art. Wenn ich noch mal kurz auf Günther Anders zu sprechen kommen darf. Es geht ja darum, Günther Anders hat tatsächlich noch nicht lange diesen Gewaltaufruf in die Welt gestellt. Er war ja fast sein Leben lang bisher ein Pazifist. Noch 1982 hat er zum Beispiel die friedliche Anti-Atom-Bewegung verteidigt, als er in einem Interview sagte, ich zitiere da mal, da es natürlich keine Anti-Atombombe gibt, bleibt als Möglichkeit nur die Demonstration und die Sprache. Also erst seit Tschernobyl redet Anders von Gewalt, was allerdings nicht heißt, dass er jetzt jegliche Gegengewalt legitimieren würde. Da müssen wir auch ganz vorsichtig sein. Er meint mit legitimer Gewalt jetzt nicht, sicherlich nicht Kreuzberg, und ich bin mir nicht mal sicher, ob er meint, dass die Gewalt in Südkorea zum Beispiel legitim wäre. Man muss ganz scharf trennen, Anders spricht nur von der menschheitsbedrohenden Gefahr, die im Zusammenhang mit friedlicher und militärischer Atomkraft in die Welt gesetzt worden wäre. Also Alltagskonflikte meint Anders sicherlich nicht durch Gewalt lösen zu können. Aber das kann ja sein. Also in der Analyse, glaube ich, würde man unschwer ihm zustimmen können über die ungeheure Gefährdung unserer Welt. Und das hat er so scharfsinnig wie ja kaum jemand, auch schon sehr, sehr lange bevor alle anderen es gesehen haben, vermocht zu sichten und uns ins Gewissen zu geben. Aber er war immer außerstande, eigentlich zu sagen, wie denn eigentlich diese Gewalt unterbrochen wird. Und da möchte ich sagen, dass wir eigentlich aus der Erfahrung, Antwort auf Sie, Herr Port, der letzten 20 Jahre wissen, dass etwa der Vietnamkrieg wurde nur zu Ende geführt, weil es in Amerika eine sehr große, sehr multiforme Friedensbewegung gab, die auch nicht selbst von den Kirchen initiiert war. Der Krieg wurde beendet, weil 68% der Bevölkerung quer durch die Parteien, durch die Loyalität aufkündigt. Genau das, was Anders verlangt, aber eben gerade mit anderen Methoden wurde dieses Ergebnis erzielt, durch große Fastenaktionen. Es gab 250.000 Deserteure der amerikanischen Armee, die nicht mehr mitmachten. Die Kirchen haben einfach die Leute aufgekündigt. Und das heißt, dass einfach innenpolitisch die Legitimierung nicht mehr möglich war, dieser Politik, die auf dem Schlachtfeld mühelos hätte weiter durchgeführt werden können. Die Amerikaner waren technologisch weit überlegen bis zum Schluss. Also das ist der erste Krieg in der Neuzeit, der auf der Basis einer Friedensbewegung zusammengebrochen ist. Und das, denke ich, ist unser großes historisches Modell, was wir haben. In der Bundesrepublik haben wir uns nach diesem Modell gerichtet, nicht nach dem 20. Juli, wie wir denken. Das ist ja absolut. Auf der Tribüne in Bonn 81 war die Witwe von King, Harry Belafonte. Es waren die amerikanischen Pazifisten, die unsere Vorbilder sind. Das ist zweifellos oder bestimmt nicht zu bezweifeln. Man müsste aber doch wiederum deutlich unterscheiden, da war ein Krieg zu beenden und jetzt geht es darum, ob die Vernichtung der Menschheit, von der Anders mit Sicherheit ausgeht, zu beenden ist. Frau Ranke-Heinemann, ich würde Sie jetzt, nachdem Sie sich als grundsätzlichen Pazifisten hier mit Recht dargestellt haben, fragen, ob es die Gewissheit gibt, dass Gewaltlosigkeit der Gewalt immer überlegen ist. Was heißt überlegen? Der Gewaltlose endet, wird eher getötet als der Gewalttätige. Und in so, aber ich ziehe es immer noch vor, getötet zu werden, als zu töten. Ob das nun eine Überlegenheit ist oder eine Unterlegenheit, das ist eben nun eine Frage der Einstellung. Darf ich dazu was sagen? Also, wenn Sie das so formulieren, Sie ziehen es vor, getötet zu werden, als zu töten und begründen damit... Wenn ich vor diese Alternative gestellt werde. Aber das mag ja Ihre persönliche Vorliebe sein, aber wenn Sie damit die Präferenz für Gewaltlosigkeit begründen, dann scheint mir das nicht ganz zu stimmen, weil das Risiko, getötet zu werden, bei denen die Gewalt anwenden, sehr viel größer ist, als bei denen, die publizieren und im Medienbetrieb immer darüber reden. Denn sehen Sie, also wenn man Tote zu beklagen hat in der Bundesrepublik, dann sind das auf der einen Seite, seien wir gerecht, die Polizeibeamten, auf der anderen Seite Mitglieder der RAF, aber Leute wie unser einer, die friedlich im Studio sitzen und sich so ihre Gedanken machen, die sind in keiner Weise gefährdet. Aber ich verstehe etwas anderes nicht, auch bei Ihnen, Herr Willert, wenn Sie zum Beispiel sagen, Alltagskonflikte werden nicht mit Gewalt entschieden oder anders, oder Sie haben gesagt, anders würde und dafür plädieren. Das kann ich mir bei anders überhaupt nicht vorstellen, weil es einfach sachlich falsch ist. Schauen Sie, das ganze bürgerliche Rechtssystem basiert auf dem Prinzip, Frieden durch Gewalt zu stiften. Und wenn Sie, Frau Anke Heinemann, wenn Sie für komplette Gewaltlosigkeit plädieren, ja, wollen Sie denn die Polizei abschaffen? Nein, möchte ich nicht. Nein, ja. Das durchaus also nicht. Also einen bewaffneten Polizeibeamten, den halten Sie nicht für ein Organ der Gewalt. Dann frage ich mich, was haben Sie in Gemeinschaftskundeunterricht gelernt? Ich habe gelernt, dass der Souverän der Inhaber der Gewalt ist. Wir sprechen von Gewaltenteilung. Ich sehe hier einfach eine grandiose Begriffsverwirrung, so ein matschiges Vokabular, wo am Ende überhaupt nicht mehr klar ist, worüber man denn spricht. Also, Moment, Sie meinen also, wenn ich mich als total Pazifistin bezeichne, dann trauen Sie mir auch zu, dass ich jeden Amokläufer, der wild um sich schießend in der Gegend rum saust, so lange töten lasse, bis er müde wird und so weiter. Ich glaube, das ist eine Begriffsverwirrung Ihrerseits. Und sagen, eben, schmeiß die Waffen weg. Warum sagen Sie das anders? Ich behaupte aber immer noch, dass die Polizei diesen Irren dann nicht tötet, sondern eben, sag ich mal, hindert daran, dass er seinen Wahnsinn da weiter austobt. Also bin ich sehr wohl für Polizei, obwohl ich total Pazifistin bin. Und als Sie eben meinten, Gewalttätige werden leichter getötet als Leute, die wie ich im Studio sitzen, wollten Sie damit suggerieren, dass ich also ganz scharf darauf bin, getötet zu werden, weil ich sagte, ich werde lieber getötet als zu töten. Ja, ich glaub, und dass ich deswegen nicht jetzt gewalttätig werden muss? Nein. Also ich meine, die Logik, die Sie da von mir verlangen, die ist also, es geht mir ja wirklich nicht darum, dass ich getötet werden möchte. Andererseits stimmt es sehr wohl, was Sie sagen, dass die Gewalttätigen leichter getötet werden. Eben. Also ich denke, das ist, ich muss sagen, das ist sehr abstrakt mir erscheint, was Sie sagen, Herr Port. Ich bin interessiert an der Erfahrung, die wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und da denke ich, dass in der Tat sehr große Erfolge gewaltfreier Bewegungen da sind. Etwa, dass wir im vorigen Jahr in den Philippinen einen relativ unwürdigen Sturz des Diktators gehabt haben, verdanken wir einfach der Tatsache, dass die 112 Bischöfe sich auf King und den gewaltlosen Widerstand ausdrücklich berufen haben. Ohne die Kirche wäre gar nichts gelaufen. Es gibt zahllose Beispiele, wo erst nach dem Tode der Friedensstifter der Traum eigentlich erst zum Zuge gekommen ist. Also das würde ich sagen, die Träumer werden erschossen, das wissen wir seit Jesus, aber der Traum lebt weiter. Das kann man empirisch nachweisen, also überlegen ist der Gewaltfreie nicht, aber er ist nicht tot. Die Bewegung des Gewaltfreien ist in diesem Jahrhundert sehr viel stärker geworden als in allen anderen Jahrhunderten, wie die Gewalt stärker geworden ist. Wir machen jetzt mal eine kurze Musik. Thank you. müssen jetzt nochmal versuchen zu straffen und zu trennen zugleich. Pazifismus, Frau Ranke Heinemann, Sie erklären sich als Pazifisten. Pazifismus ist eine ganz eindeutige Stellung. Was der Rapport hier reingebracht hat, das ist jetzt die Gewalttätigkeit von Staaten, die ja gar nicht von keinem Staat bestritten wird, dass Staatsgewalt existiert. Die Frage war aber, ist Gewaltfreiheit oder Gewalttätigkeit jetzt des Bürgers gegen staatliche Einrichtungen oder gegen den Staat, ist die legitim? Günther Anders hat gesagt, ja, es ist legitim. Und wir wollen uns jetzt mal grundsätzlich fragen, ob auf Gewalt eine friedliche Gesellschaft überhaupt aufbauen kann. Also zumindest muss man ja sehen, dass praktisch jeder Staat unwidersprochen auf Gewalt fußt. USA ist entstanden aufgrund, also nicht aufgrund, aber auch durch die Vernichtung der Indianer. Da führt kein Weg dran vorbei. Kann eine friedliche Gesellschaft aufbauen auf Gewalt? Es geht doch immer nur um die Minderung von Gewalt, um die Ritualisierung von Gewalt. Und erst im 18. Jahrhundert haben wir aufgehört, dass jeder Hausvater seine eigenen Knüppel hinter der Tür hatte. Und da gab es dann die Polizei. Die Polizei hat natürlich heute, steht in einer sehr schwierigen Aufgabe, weil sie Technologien und all das verteidigen muss, was wir nicht wollen. Da ist das Problem, was anders sich stellt. Aber welches bessere Mittel haben wir? Das müssen wir erstmal beantworten, die Frage. Wir haben die Möglichkeiten des Bürgers, wir haben Bürgerinitiativen in unserem Land, die einen sehr hohen Druck auf den Staat ausgeübt haben. Und wir haben in den Gerichten 80% der Verwaltungsgerichtsurteile, die dem Begehren der Bürgerinitiativen gerade in Atomsachen Recht gegeben haben. Also es ist gerade nicht so, wie Sie jetzt sagen, Herr Port, dass die Gerichte alle im Dienste von irgendeiner Form von Gewalt stehen, die antibürgerlich wäre. So schlicht ist es ja nun nicht. Da muss man doch mal die Fakten sehen. Wir können mit diesem Mittel, können wir zahllose Stilllegungsbeschlüsse nachweisen. Und das ist die Möglichkeit. Es ist eine riesige Verlangsamung des ganzen Technologieprozesses atomarer Art zustande gekommen durch Bürger. Das sind große Erfolge. Zur Friedensbewegung könnte man ebenfalls sagen, dass natürlich in 4-5 Jahren zu erwarten, dass ein riesiges Aufrüstungssystem beseitigt wird, absolut naiv wäre, das zu erwarten. Das ist eine Unterstellung, die Unsinn ist. Gandhi hat 40 Jahre gebraucht, um in Indien seine Dinge durchzusetzen. King, ja, man 12, sieht ja, wie gewaltlos dann Indien heute Indien ist. Indien hat das versucht, jahrelang das ohne Gewalt gelebt. Sehr und gut. Lebt heute wir noch in einer. In Indien. Ja, sicher. Also Ihre Idealität, die Sie haben, teilt ja kein Mensch, dass Gewaltfreiheit Konfliktlosigkeit wäre. Das ist ja ein absolut sinnloser, unempirischer Standpunkt. Wo gibt es denn sowas? Es geht um Minderung von Gewalt um. Und die Gewaltfreien wollen doch nur eine Unterbrechung der Gewalt, eine Minderung der Gewalt. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, kann man im Namen der Gerechtigkeit Gewalt ausüben? Also ich möchte doch dazu kurz mal was sagen. Man kann jedenfalls nicht bestreiten, dass es getan wird. Und wenn Sie sagen, man dürfe nicht behaupten, dass die Gerichte stets nur im Sinne von Gewalt entscheiden, dann haben Sie mich völlig missverstanden. Es geht ums Prinzip und nicht um die Parteinahme. Wenn ein Verwaltungsgericht irgendeinen Startbahnbau oder einen Atommeilerbau unterbinden würde, das tut spricht es ein Urteil, welches eine Gewalt darstellt gegen diejenigen, die bauen wollten. Denn wenn sie trotzdem bauen, kommt die Polizei. Und wenn sie dann immer noch nicht weggehen, die kommt Gerichte noch mehr Polizei. Die Gerichte bewahren die Natur und die Schöpfung mit Mitteln der Verhinderung von Gewalt. Das aber entschuldigen Sie, dazu gehört nun mal... Tautologie der Sprache. Kennen Sie die Strafprozessordnung nicht? Also wenn ein Gericht entschieden hat und Sie tun nicht, was das Gericht angeordnet hat, ja, dann kommt die Polizei und sie das macht das mit Mitteln der Gewalt. Das ist doch eine selbstverständliche Voraussetzung der Existenzweise. Und ich verstehe nicht, warum ausgerechnet in der Bundesrepublik diese Banalitäten, diese einfachsten logischen und politischen Klarheiten immer aufgeweicht werden müssen zugunsten eines Preis, der immer dann eintritt, wenn sich jemand mal klar äußert, wie das der Anders jetzt getan hat. Was um wollen es mal Sie inhaltlich denn zu machen, welche Mittel haben um Sie es mal denn inhaltlich halten zu Sie machen, denn für die Möglichkeit, gegen die Gewalt anzugehen? Welche haben Sie denn? Damit unterstellen Sie mir etwas, was überhaupt nicht mein Interesse ist, gegen die Gewalt an sich und überhaupt anzugehen. Sie mystifizieren das Problem als ein reines Gewaltproblem, was es nicht ist. Man muss doch mal auf den inhaltlichen Zusammenhang kommen. Anders, und das ist das Großartige wirklich in diesem teilweise auch schwachen Text, das Großartige bei Anders ist doch Folgendes, dass er aus den ganzen apokalyptischen Gejammer von Ökos, Atomgegnern und so weiter endlich auch mal die logische Konsequenz zieht. In Ihrem Alberts, Sinne meinen Sie das? Moment, nein, im Sinne der Logik. Also Gewalt. Albert sagt zum Beispiel, jetzt Anders, was Anders macht, das wäre unverantwortlich. Derselbe Alberts hat doch die These vom besetzten Land aufgebracht. Derselbe Anders hat doch mitgemalt an dem Schreckensbild. Derselbe Alberts hat doch mitgemalt an dem Schreckensbild der Versaftung unserer lieben Mitbürger durch die Supermächte und so weiter. Der Unterschied, dass er die Gegner nicht. Wenn ich jetzt aber eine solche Situation beschwöre, dass ich unmittelbar bedroht bin, mein Leben ist unmittelbar bedroht, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass ich bedrohter bin als früher, aber die Friedensbewegten haben das geglaubt und Alberts hat das auch propagiert. Dann ist das, was Anders sagt, doch nur wirklich endlich mal eine logische Konsequenz, die dazu anregen kann, darüber nachzudenken, was an der ganzen populistischen Demagogie der Grünen und der Friedensbewegung auch falsch gewesen sein könnte. Ne? Alle Schlagworte, apokalyptisches Gejammer. Können Sie einfach mal sagen, bestreiten Sie die Analyse von Anders? Oder wie soll ich das verstehen? Da kann ich mich auf Anders selbst berufen, weil Anders, Sie werden wahrscheinlich seine Bücher auch kennen, ich habe sie schon etwas früher gelesen, als die Friedensbewegung entstanden ist. In diesem wichtigen Buch stellt er zum Beispiel die begründete These auf, dass das Atomzeitalter die Neuerung schafft, kein Komparativ mehr zu dulden. Es kann nicht mehr schlimmer werden. Es ist aber schlimmer geworden. Das glauben Sie. Hat er schon nicht gesehen. Das glauben Sie. Und das ist eben nicht wahr. Weil Anders völlig recht hatte. Seit es möglich ist, die Welt einmal zu zerstören mit Atombomben, kann die Situation nicht mehr schlimmer werden durch zusätzliche Torschings. Wenn mehr aufgestellt werden, ist es effektiv gefährlicher. Wieso? Können wir vielleicht nochmal... Also, aber die Frage ist ja, was wollen Sie, Herr Port? Was wollen Sie? Also wenn ich den Herrn Port richtig verstanden habe, da geht es darum, dass die Gewalt bei uns grundsätzlich ein Tabuthema ist. Überhaupt nicht. Und Günther Anders hat dieses Tabuthema gebrochen, das kann man wohl sagen. Und die Reaktion auf dieses Brechen dieses Tabus bestand darin, dass man sagt, entweder der Anders muss ja ein bisschen verrückt sein, debil, alter Mann, gilt nicht. Oder aber, dass man sagt, es könnte ja sein, aber man sieht, die Gewalt hat bisher noch nicht geholfen, sie hilft auch jetzt nicht weiter. Und von daher wird aber nie widerstritten, dass Anders tatsächlich mit seiner Analyse der gesellschaftlichen Lage, also mit der Gefährdung der Gesellschaft, Unrecht hätte. Ja, das haben darauf viele andere auch gesagt, Herr Willert, das ist nicht neu. Richtig, aber darauf wird jetzt in der Diskussion um Günther Anders kaum mehr eingegangen. Frau Ranke Heinemann, wenn ich Sie vielleicht noch mal fragen darf, würden Sie meinen, dass unsere Welt so, wie Anders sie darstellt, tatsächlich so gefährdet ist? Herr Krass, könnten Sie sich bei der Frau Ranke Heinemann entschuldigen? Brauche ich. Ich verlange keine Entschuldigung. Das will ich gerne tun, ich weiß nur nicht wofür. Sie brauchen sich nicht entschuldigen, wieso? Ich habe nichts davon gesagt. Nein, das Problem, ich meine, das ging mehr an Sie. Ich habe gesagt, Sie müssen die Leute dadurch, dass Sie Problemkonstellationen aufzeichnen, direkt ins Gespräch reinziehen. Ich meine, wenn Sie die Frau Ranke Heinemann nichts fragen, dann kann sie immer nur dasselbe sagen. Wenn Sie meinen, ich sage immer dasselbe, dann habe ich gedacht, ich bin jetzt lieber still. Nein. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie immer dasselbe gesagt haben. Nein, es ging nur, Entschuldigung. Haben Sie den Eindruck, Herr Barth? Ja, es ging im Kreis zwischen Ihnen und Herrn Port. Hütte, in die ich reingemengt wurde. Ich bin also genau auf das Gespräch eingegangen. Ich auch. Das Problem ist, dass wir doch uns überlegen müssen, ob wir nicht auf der Basis von Anders über diese Sache eingeschränkter debattieren, aber nicht, also die gesamte Problematik der anarchistischen Gewalt Problematik nochmal, das finde ich. Wenn ich hier vorgeworfen werde, ich habe Hitler an der Macht kommen lassen und ich sitze, wäre besser bei den Gewalttätigen, da hätte ich eher Chancen, umgebracht zu werden, da muss ich mir doch sowas nicht anhören. Ich muss, müssen uns einigen, worüber wollen wir reden? Anhören schon, ich muss ja Sie auch anhören, Sie können genauso widersprechen, wie ich Ihnen widerspreche. Worüber wollen Sie reden? Ja, also... Wollen Sie uns der Reihe nach hier beleidigen, dass wir alle ausfallen? Wir wollen über die Andersthese reden. Da müssen wir empirisch reden oder wir müssen politologisch reden. Wir müssen das Für und Wider dieser These, ob das die angemessene Reaktion auf diese von Anders so analysierte Lage ist, dass er zur Gewalt aufruft. Darüber müssen wir reden. Ja, dazu braucht man ein bisschen begriffliche Klarheit, ne? Ja, man kann auch ein bisschen historisch mal reden. Ja, das fände ich ganz interessant. Sie haben doch da die Indianer angesprochen. Ja, genau. Sie haben, ich meine, die Freiheitsbewegung im letzten Jahrhundert, die Freiheitsbewegung in der Dritten Welt, dass man da mal ein bisschen Klarheit reinkriegt. Also welche Gewaltdebatte hier eigentlich geführt wird. Man kann auch das RAF-Beispiel zitieren. Es geht um Nichtraucher gegen Raucher, das ist alles. Nein, ich meine, ich würde auch nicht so weit ausholen, als vorher, das war alles Unsinn. Mhm. Wir haben in der Nachkriegszeit große Beispiele von gewaltfreien Bewegungen, die Anders gar nicht kennt. Das ist doch eine Debatte, die schon lange läuft. Er kennt, er hat gar keine Ahnung davon. Er spricht ja immer wieder von Theater und so weiter und Happening. Er macht die alte anarchistische Kritik des Happening. Ja gut, aber Herr Barth, das ist Ihre Überzeugung. Aber Sie dass ich die Überzeugung habe. Nein, natürlich. Sie müssen das ist mein gutes Recht. Und dann frage ich Sie logisch, wo sind die Resultate? Ja, wenn Sie die man sitzt da draußen und hört zu und sagt, was gemacht wird, es werden Haltungen in den Raum gestellt, aber es wird nicht argumentativ über diese Haltungen diskutiert. Das ist das, was ich meinte vorhin. Sie sind durch den Gesprächsverlauf dazu gezwungen worden, immer wieder dasselbe zu sagen. Aber es wurde nicht argumentativ behandelt. Ja, wenn Gesinnungen abgefragt werden hier, dann sind wir ja alle am Ende. Nee, Sie sollen ja diskutieren. Kommen. Und Sie müssen dauernd verteidigen müssen, was wir der Amokläufer umlaufen lassen. Nein, und das wäre dann auch bei Ihnen, nicht, dass Sie ein paar Beispiele bringen oder ein paar Thesen und die Leute auch direkt ansprechen. Das ist überhaupt jetzt nicht nur mit Fragen, sondern auch zwischendurch immer mal wieder, damit der Hörer weiß, wer da jetzt redet. Ja. Denn der hat sich vielleicht in der ersten Viertelstunde noch nicht so sehr dran gewöhnt, aber trotzdem, welche Stimme der Herr Spahr hat und welche Stimme der Herr Port hat, dass Sie immer sagen, und Sie, Herr Port, oder und Sie, Herr Bahr, oder Sie, Frau Frank Heinemann, bei Ihnen, aber ihr ist also vielleicht was, die einzige Frau. Was will Anders? Er will das und das, und dann muss man doch sehen, worüber wollen wir dann reden? Wollen wir reden, ob das richtig ist oder gut im Sinne demokratischer Verfassung, oder wollen wir auf die Frage, hat das einen Zweck, nützt es was? Also das sind doch sehr allgemeine Fragen, wenn Sie fragen, was will Anders, das weiß nun wirklich keiner von uns. Wir können das doch gesagt, über Anders Motive spekulieren. Hat das doch wir können fragen, ist der Text richtig oder falsch, und dann begründet man das. Was heißt richtig und falsch? Richtig und falsch heißt, ist das logisch konsistent, bezieht sich das auf eine historische Realität, ist es schlüssig argumentiert oder nicht? Das ist eine politische Diskussion und nicht darüber rede anders, ich, aber Sie kommen immer auf eine Ebene, dass Sie sozusagen auf ganz hoher, abstrakter Ebene reden, aber wir müssen doch die These, ob das alles apokalyptisches Gejammer ist, wie Sie sagen, mal sehen und dann, was sein Vorschlag bisher, wenn er realisiert wurde von Black Panthern oder anderen, gebracht hat. Es gibt doch eine ganze Reihe von Beispielen, Leute, das befolgt haben, was er gemacht hat. Wir sind ja nicht so arm an solchen Beispielen. Ja, aber Sie winden sich einfach mit einem Gesinnungsbekenntnis zur Gewaltlosigkeit aus der klaren Diskussion heraus. Ich bin reiner Empiriker. Ich habe das erforscht seit langen Jahren. Mich beschäftigt die Frage, was bringt eine Bewegung dieser Art? Sie bringt nämlich nichts. Können wir uns mal vielleicht, um das wieder in eine Reihe zu bringen. Also wir sind davon ausgegangen, dass, was der Anders eben gesagt hat, er hat aufgerufen zur Gewalt. Ja. Und er hat es noch nicht lange gesagt. Und jetzt ist aber die Situation so, dass seiner Meinung nach Gewalt notwendig ist. Und da ist die Frage an die Mitdiskutanten, ob man das nachvollziehen kann. Ob die Gesellschaft wirklich so gefährdet ist, dass die Gesellschaft, also dass ein Gewaltaufruf begründet wäre. Das wäre das eine. Und dann als nächstes, wenn nicht, gibt es Erfahrungen, die Hoffnung begründen, dass Gewaltlosigkeit ans Ziel führt, wenn man davon ausgeht, dass die Gesellschaft tatsächlich gefährdet wäre. Okay, dann würde ich doch Folgendes vorschlagen. Wir lassen den ersten Teil der Sendung bis zu der ersten Musik so stehen. Der war ja völlig okay. Da ist jeder mit ein paar Statements zu Wort gekommen. Dann kommt die erste Musik und Sie fangen jetzt nochmal mit dieser Zwischenansage an. Mhm, ja, Forum im zweiten, Thema und dann mit den beiden Fragestellungen, die Sie gerade hatten. Mhm. Und wie gesagt, das Gespräch soll ruhig weiterhin offen sein, ist ja klar. Nur, wie gesagt, also ich glaube, dass sich auch die Gesprächspartner wohler fühlen, wenn sie mit einer konkreten Frage angesprochen werden, als wenn sie jetzt sozusagen nur so aus dem abstrakten Fundus ihres Denkens und Befindens reagieren. Deswegen, ich meine, die sind ja alle mit dem Thema in irgendeiner Form verwandelt, deswegen haben wir sie eingeladen. Okay, dann fangen wir mit der Zwischenansage genau. an. Genau. Mhm. Und die Zeit, also jetzt, die stimmt da jetzt nicht mehr. Jetzt, wir lassen das jetzt mal bis noch, also weiß ich nicht, bis 3:55 oder so müssen wir es da jetzt laufen lassen, um dann auf die Sendezeit wieder zu kommen. Ne? Okay, also viel Glück. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden, wo ich immer dasselbe sage, bleibt stehen? Da, wo ich immer dasselbe gesagt habe, bleibt jetzt stehen. Und danach, wo ich beleidigt war, ist weg. Also nur, was wir jetzt uns drauf beziehen können. Mhm. Nicht wirklich nochmal dasselbe sagen. Sie hören Forum im Zweiten mit einer Diskussion zum Thema, muss auf den Gewaltverzicht verzichtet werden? Die Frage ist aufgeworfen worden von dem Philosophen Günther Anders. Es diskutieren Uta Ranke-Heinemann, Hans-Eckhard Bahr und Wolfgang Purt. Günther Anders hat zur Gewalt aufgerufen, aber er macht es noch nicht lange. Er hat tatsächlich erst nach Tschernobyl einen Gewaltaufruf in die Welt gesetzt und noch 1982 zum Beispiel hat er die friedliche Anti-Atomkraftbewegung verteidigt, als er in einem Interview sagte, ich zitiere, da es natürlich keine Anti-Atombombe gibt, bleibt als Möglichkeit nur die Demonstration und die Sprache. Die Sprache. Erst seit Tschernobyl, wie gesagt, redet Anders von Gewalt, was allerdings nicht heißt, dass er jetzt jegliche Gegengewalt legitimieren würde. Die Frage, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, ist, wenn Anders von Gewalt redet, dann hat er gesellschaftliche Verhältnisse im Auge, die so gefährdet sind, dass seiner Meinung nach Gewalt wirklich das letzte Mittel ist. Sind Sie auch der Meinung, dass Anders mit dieser Analyse der Gesellschaft recht hat, Frau Ranke-Heinemann? Ich denke das nicht. Ich meine, man kann das immer nur an konkreten Beispielen klar machen. Nehmen wir mal Südafrika. Da habe ich am 16. Dezember in Auslandsreporter im WDR abends ein Interview von BBC Mike Dudfield mit Winnie Mandela gehört. Und Winnie Mandela sagte, wir wollen uns befreien mit Hilfe der Halsband-Necklaces, also diese Halsbandmorde, diese benzingefüllten Gummireifen, mit denen die Menschen ermordet werden. Natürlich sind die Verhältnisse in Südafrika furchtbar, aber ich finde diese Art, sich davon zu befreien, absolut unmöglich. Das ist jetzt ein Beispiel von einer Gesellschaft, wo spezielle oder ganz konkrete soziale Probleme anliegen. Nochmal, die Atomgesellschaft, die Günther Anders im Kopf hat, ist die tatsächlich nur noch durch Gewalt zu retten? Herr Bahr. Seine Analyse, dass wir in einer ungeheuer gefährdeten Atomgesellschaft sind, halte ich für richtig, nur gehört zur Analyse auch, dass man die Gegenkräfte mit wahrnimmt, die in dieser Atomgesellschaft ja in den letzten 10 Jahren entstanden sind und dann sich fragt, haben diese Kräfte einen ersten Erfolg gehabt? Wo haben sie ihn gehabt? Konnten sie diese riesige Gefährdung der Menschheit minimieren oder wo konnten sie es nicht tun? Also ich meine, dass die Analyse nur undialektisch halb bei ihm geblieben ist, weil sie verzichtet darauf, auch auf die Analyse der Gegenbewegungen. Ah ja. Herr Purt, sind auch Sie der Meinung, dass die Gegenbewegung Gewalt nicht rechtfertigt? Die Erfolge der Gegenbewegung. Die Gegenbewegung oder die Gefährdung der Gesellschaft ist, wie Herr Bahr bestätigt, nicht zu verniedlichen. Zugleich sagt Herr Bahr, dass absolut positive Ergebnisse vorhanden wären. Jetzt zunächst die Frage an Sie. Sind Sie aufgrund Ihrer Beobachtung und Analyse der Gesellschaft auch der Meinung, dass nur noch Gewalt, wie sie Anders predigt, aus diesem Atomfeuer, das uns scheinbar bedroht, heraushelfen könnte? Ja, wissen Sie, bedroht uns jetzt unmittelbar ein Atomfeuer? Das sehe ich im Augenblick nicht so. Also man muss, glaube ich, ich müsste, um auf die Frage antworten zu können, sie jetzt ein bisschen aufdröseln. Und dann müsste ich mich zunächst mal an Sie, Herr Bahr, wenden. Wenn Sie auf die Erfolge der gewaltfreien Bewegung gerade in der Bundesrepublik pochen, dann kann ich die faktisch nicht sehen. Meiner Ansicht nach sind die Atomkriegsgegner in der Friedensbewegung doch gegen die Pershing angetreten und ihr Zweck war es nicht, möglichst viele Menschen nur nach Bonn zu bringen. Was ihnen gelungen ist, ist genau das Gegenteil. Sie haben sehr viele Massen mobilisiert, sehr viele Friedenslieder gesungen und so weiter. Es war ein gewaltiges Spektakel, aber die Pershings sind auch da. Das heißt, all dies, was da öffentlich wirksam und medienspektakulär stattgefunden hat, hat de facto aber auch keine einzige zusätzliche Rakete verhindern können. Das erstmal nur zu den vermeintlichen Erfolgen dieses gewaltfreien Protestes. Andererseits glaube ich, dass man Anders doch ein bisschen relativieren muss, weil ich glaube, dass nicht gerade das Atomzeitalter, Tschernobyl und etliche andere grandiose Dinge notwendig sind, um etwas so Selbstverständliches wie das Naturrecht auf Widerstand und auf die gewalttätige Abschaffung gewalttätiger Verhältnisse also legitimieren zu können. Ne? Also ich glaube, Anders greift da ein bisschen hoch. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass er die Geschichte der letzten 20 Jahre in der Bundesrepublik nicht so genau verfolgt hat. Denn sonst, glaube ich, müsste man das Thema Gewaltdiskussion doch an einem anderen Punkt anknüpfen. Ich meine damit die Amnestiefrage. Es hat ja in der Bundesrepublik gewalttätigen Widerstand gegeben, damals gegen den Vietnamkrieg. Und manche derer, die ihn mit Gewalt praktiziert haben, sitzen heute noch hinter Beton. Und man kann, wenn man nun heute das Thema Gewalt wieder diskutiert, eigentlich nicht so ahistorisch darüber hinweggehen. Das würde ich Anders vorwerfen. Es hat gewaltsam Widerstand gegeben, das ist richtig. Es sind noch Leute in Gefängnissen. Frau Ranke Heinemann, würden Sie aus christlicher Sicht sagen, der verlorene Sohn ist wieder in die Arme zu nehmen, sollte da eine Amnestie der Gewalttäter möglich sein, durchgeführt werden? Welcher Gewalttäter meinen Sie hier speziell? Aus der RAF, das ist die Gruppe, die der Herr Purt angesprochen hat. Eine Amnestie. Das ist von Fall zu Fall zu entscheiden. An sich ist natürlich Amnestie immer gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich sicher gehen, dass Gewalttätigkeiten dieses Ausmaßes nicht weiter erfolgen. Und das müsste von Fall zu Fall entschieden werden. Frau Greimer, darf ich dazu nur eine konkrete Frage stellen, weil Sie sich doch vorhin als Totalpazifistin bezeichnet haben. Würden Sie sagen, dass es keinen Akt von Gewalt bedeutet, mithilfe bewaffneter Wachmannschaften, mithilfe von Gefängniswärtern, mithilfe von Gittern und so weiter, Leute einzusperren? Also wissen Sie, ich frage mich manchmal, wenn sich Leute als hundertprozentige Pazifisten geben, warum wenden sie sich mit diesem Bekenntnis nicht an die, die doch auch Gewalt ausüben? Man muss ja gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Man kann ja sagen, es muss so sein, dass Gewalt ausgeübt wird gegen die, die gewalttätig sind. Aber genau diesen Satz bestreiten Sie doch einerseits. Und andererseits sagen Sie, bei einer Amnestie muss man von Fall zu Fall prüfen. Sehen Sie darin keinen Widerspruch? Wenn einer selber der Meinung ist, dass sobald er, ich meine, ich stelle das in Frage, ich bin der Meinung, man hätte diesen Leuten, Gudrun Enslin und Bader, bestimmt mit mehr Sensibilität entgegenkommen müssen und ich habe das sehr bedauert, diese Vorgänge da, die sind in einem Maße eskaliert, die also furchtbar waren. Andererseits, wenn wir jetzt mal von diesem Kreis absehen, ganz grundsätzlich muss doch sichergestellt sein, dass nun Leute nicht mit Bomben und Sprengsätzen irgendwie die Menschheit gefährden. Und dann darf man auch Gewalt benutzen, gell? Würden Sie doch sagen. Worauf dann wollen Sie eigentlich hinaus? Ja, worauf Sie haben nur eine Vorstellung, dass Pazifismus bedeutet, absolute Handlungs- ich meine, ich war in Kambodscha und habe da Unterlassungshandel. Das ist ja genau die ahistorische Unterstellung, wenn man ein bisschen Ahnung hat, was wirklich gewaltfreie Bewegungen im 20. waren, dann würde man auch wissen, dass sie mit außerordentlichen Aktionen zivilen Ungehorsams, aber niemals andere Menschen niederschießen und in Kaufhäusern rumballern oder Ministerialbeamte im Hinterhalt auflösen.